C2B. So, was liegt für heute noch an? Die Oberärztin möchte, dass wir die komplette Tumordiagnostik durchführen, bevor Herr Trabitz entlassen wird. Sie wissen schon, dass er lieber heute als morgen nach Hause will. Ja, ja. Wir warten jetzt erstmal den Endoskopiebefund ab und dann sehen wir weiter. Vielleicht lässt sich ja sowas auch ambulant machen? Frau Gundlach in der 14 muss heute noch in die Bronchoskopie, Herr Sammer und Herr Welter zur Koloskopie. Ja, das weiß ich. Wie war denn das CRP von Frau Gundlach? Auf 6,5 runtergegangen. Ich wollte ja nur sagen, was alles noch anliegt. Könnte ich eventuell bei einer Koloskopie dabei sein? Von mir aus geht das in Ordnung. Wir haben nur heute Nachmittag noch 2 Neuaufnahmen. Da wäre es gut, wenn du da wärst. Wer weiß, was sonst noch so kommt. Ja, bin ich. Anne, Herr Knoll ist doch dein Patient, oder? Ja, warum? Pass bitte gut auf, dass er auch genug trinkt. Ich habe den Eindruck, dass er da ein wenig hinterherhinkt. Kann schon sein, aber es geht ihm doch ziemlich gut dafür, dass er erst einen knappen Tag bei uns ist. So soll es ja auch sein. Und denken Sie noch dran, die Infusion zu wechseln. Schwester Sigrid, meinen Sie, man hätte ihm einen ZVK legen sollen? Und dann auf die Intensivstation? Ja, schon. Die Oberärztin hat so komisch geguckt. Die schaut öfter mal so ernst. Aber der Herr Knoll war doch die ganze Zeit stabil. Sie wollte, glaube ich, nur, dass er von sich aus mehr trinkt. Aber ein wenig verwirrt war er schon bei der Aufnahme. Wenn Sie jeden ein bisschen Verwirrten auf die Intensiv legen wollen, herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Müller. Ja, so eine Exsikose kann man leicht unterschätzen. Ja, ja, ich wollte nur wissen, wie Sie das einschätzen. Bei Herrn Zumplik war der Blutdruck wieder über 110 diastolisch. Dann erhöhen wir den Beta-Blocker morgens auf 5 Milligramm. Soll ich das in die Verordnung eintragen? Ja, und kontrolliert bitte heute über Tag den Druck alle 4 Stunden. Das Unterschreiben nicht vergessen. Selbstverständlich, Schwester. Ach so, bevor ich es vergesse, der Sohn von Frau Stingel kommt heute Nachmittag vorbei und möchte gerne mit einem Arzt sprechen. Frau Stingel? Zimmer 9. Bekommt nächste Woche Chemo. Hat sie nicht morgen einen Termin bei den Onkologen? Ja, schon, aber sie macht sich seit Tagen große Sorgen. Nicht nur wegen der Haare. Und der Sohn kommt extra aus Frankreich. Okay, funk mich an, wenn der Sohn da ist und ich komme sofort hoch. Da bin ich mal gespannt. Gibt es sonst noch was? 3 Sachen noch. Das Blut für Herrn Müller ist vorhin gekommen. Das müsste noch drangehängt werden. Frau Witte hat angerufen. Es fehlen noch die Arztbriefe von Anfang der Woche. Und Ihr Kollege Puntolo... Puntiolo, Allgemeinchirurgie. Ja, genau. Der möchte Sie unbedingt wegen eines Konsils sprechen. Es sei dringend. Also, Miriam, wir beide machen jetzt die Kreuzprobe bei Herrn Müller und hängen die Konserve an. Und dann telefoniere ich mit Herrn Puntiolo. Noch eins, Miriam. Ich weiß, du bist die erste Woche hier. Hast du schon Erfahrung im Blutabnehmen? Hat sie doch gestern schon gemacht. Ja, das klappt schon recht gut. Die Arztbriefe nicht vergessen. Danke, Schwester Sigrid. Danke.